Ich bin der Puppyboard 2000, der vollautomatische Interviewautomat von Eisenbart und Meisendraht und heute rufe ich bei Andrea Wilhelm an, die Filme ins Deutsche übersetzt. Guten Tag, Frau Wilhelm. Stellen Sie sich doch mal vor. Bitte. Ja, also mein Name ist Andrea Wilhelm. Ich wohne in Berlin und seit Ende 2004 übersetze ich für Film, Funk und Fernsehen sozusagen. Also seit Ende 2004 bin ich Rohübersetzerin beim Film. Rohübersetzung, schön und gut. Ich selbst verstehe das natürlich. Erklären Sie mir bitte trotzdem nochmal, was das ist. Die Rohübersetzung ist sozusagen der Erstkontakt von einem Film oder einer Serie, in meinem Fall englischsprachige Filme und Serien, der Erstkontakt mit der deutschen Sprache sozusagen. Also ich mache die Übersetzung des Skripts, das ich bekomme, und übersetze halt genau. Also bei mir ist es noch nicht lippensynchron, das macht der Texter nach mir oder die Texterin nach mir. Und ich recherchiere zum Beispiel Wortspiele, ich recherchiere, wenn irgendwelche Ausdrücke vorkommen, die nicht so allgemein bekannt sind. Das ist meine Aufgabe. Ja, und wie gesagt, danach wird das alles angepasst, dass es auch hübsch aussieht. Bei Untertiteln muss ja nichts auf die Lippen der Schauspieler passen. Sind die demzufolge beliebter in ihrer Branche? Untertitel haben halt ihre ganz eigenen Probleme, oder nicht Probleme, also ihre ganz eigenen Aufgaben, sagen wir es so. Also natürlich macht man sich nicht so viel Mühe und versucht, schöne Entsprechungen für Witze zu suchen, einfach weil man eben im Hintergrund das Original hört. Aber Untertitel sind deswegen auch eine Kunstform an sich sozusagen, weil sehr genau darauf geachtet werden muss, was kommt in die Untertitel, was kommt nicht in die Untertitel. Einfach aus dem Grund, weil Sprache sehr viel schneller ist, als das menschliche Auge die Untertitel lesen kann. Also ein Untertitel muss mindestens, und dann muss er relativ kurz sein, 3 Sekunden im Bild stehen, um erfasst werden zu können einfach. Das heißt, wenn jemand sehr, sehr schnell redet, haben wir ein großes Problem, dass alles, was gesagt wird, einigermaßen zusammengefasst in den Untertitel zu bringen. Also ich höre das immer wieder von Leuten und lese das auch in irgendwelchen Kommentaren. Ja, in den Untertiteln stand ja gar nicht alles drin. Das stimmt, weil das manchmal gar nicht funktionieren kann. Es ist eine andere Art Arbeit, Untertitel. Können Sie den Weg vom Drehbuch zum fertigen Film bitte kurz für uns skizzieren? Das Skript, was ich bekomme, also die Continuity sozusagen, wie das heißt, ist die Abschrift dessen, was im Film gesagt wird. Also es ist nicht das Drehbuch ultimativ, sondern die Abschrift tatsächlich von jedem Atmer, von jedem Uff, von jedem Bläh. Und das bekomme ich, das übersetze ich mit jedem in Klammern Atmer, in Klammern Laute, in Klammern Uff. Und übergebe das, wenn ich damit fertig bin, übergebe ich das weiter an den oder die Texterin. Und das ist dann der Mensch, der dafür zuständig ist, dass die Sache gut auf den Lippen aussieht. Also Texter setzen sich vor den Bildschirm und fahren einen Take. Also Takes sind diese kleinsten Einheiten sozusagen, in denen gearbeitet wird, meistens halt eben 1-2 Sekunden lang, fahren das hin und zurück und hin und zurück und überlegen sich, was sieht gut drauf aus, wie kriege ich den Satz so hin, dass es tatsächlich, also dass die Lippen, wenn die Lippen im Bild zu sind, dass die dann auch in der Sprache möglichst irgendwie zu sind. Also es gibt diese Unterscheidungen, also Labiale sind alles, was halt eben, wo die Lippen mit beteiligt sind und dann halt eben die, wo der Mund offen ist und so. Also da gibt's dann halt immer mehrere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, wenn ein P auf dem Bild kann im Deutschen auch genauso gut ein M sein oder alles, wobei der Mund halt eben geschlossen ist, zum Beispiel. Ja, damit beschäftigt sich der Texter, meinen Text halt eben zu nehmen und ihn in eine möglichst ansehnliche Form zu bringen. Natürlich wird die immer noch abgenommen, manchmal auch vom amerikanischen Verleih. Also ich hatte tatsächlich schon Filme, bei denen es so war, dass der amerikanische Verleih nochmal nachgefragt hat, könnten Sie bestimmte Witze oder so nochmal ins Englische übertragen aus dem Deutschen, wie Sie sie jetzt entwickelt haben, einfach damit wir sehen, was daraus geworden ist. Das kann halt eben auch noch so ein Zwischenschritt sein und dann wird da nochmal diskutiert, ist das richtig so, wollen wir das so haben, ja, nein. So, und wenn das alles geklärt ist und der Text abgenickt ist sozusagen, kommt er ins Synchronstudio, wo ein Synchronregisseur und Synchronschauspieler den Text dann halt eben auf diese kleinen Takes, die halt eben im Synchronstudio vorgespielt werden, demjenigen Darsteller, der gerade da ist, die arbeiten halt tatsächlich in Abschnitten von Sekunden und machen dann am Tag so und so viele Takes und arbeiten auch in den allermeisten Fällen eben alleine im Synchronstudio. Also das heißt, selbst wenn es ein Dialog ist, der Schauspieler, die Schauspielerin ist meistens alleine im Studio und der zweite, dritte, vierte, der noch in der Szene vorkommt, wird dazu gemischt. Und ja, und irgendwann, wenn das alles gemischt, geschnitten und exakt an die richtige Stelle angepasst ist, sieht man es irgendwann im Kino. Und wer trifft die Entscheidung, ab wann im Film geduzt wird? Machen Sie das? Also sagen wir mal so, ich treffe eine Vorentscheidung. Ich bekomme diese Continuity und ich bekomme aber auch das Bild. Das heißt, ich kann das vom Text her übersetzen und gucke mir dann aber trotzdem das Bild natürlich nochmal an, um zu sehen, stimmt das alles eben gerade diese Sachen wie du und sie. Man kriegt manchmal einfach ein besseres Gefühl dafür, wenn man die Leute sieht, wie sie sich untereinander verhalten. Ist es eher ein Du, ist es eher ein Sie? Ob sich im Endeffekt der Text daran hält, ist nicht meine Entscheidung. Manchmal ist es tatsächlich auch so, dass dann nochmal umentschieden wird, dass dann gemeinsam beratschlagt wird, ach nee, finde ich jetzt nicht so gut, wenn die sich schon duzen oder wenn die sich noch siezen. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass es vom Gefühl her relativ eindeutig ist, wer sich jetzt gerade hier siezt oder duzt. Ich habe gerade einen Scan durchgeführt. 100% unserer Hörerschaft wollen wissen, ob sie Filme noch genießen können oder ob sie Übersetzungsfehler meilenweit gegen den Wind riechen und dann ist es vorbei mit dem schönen Kinoabend. Das ist leider Berufskrankheit, dass bei vielen Filmen, gerade bei welchen, die eben nicht besonders gut gemacht sind, da ist es dann wirklich so, dass man im Kopf das Englische praktisch mithört im Hintergrund und denkt immer, nein, das muss das und das gewesen sein, weil die Übersetzung ist so... Ja, tut mir leid. Ich kann auch nach wie vor ins Kino gehen und mir völlig normal Filme angucken, ohne dass es passiert, wenn sie gut gemacht sind. Es gibt manchmal auch zum Beispiel Serien, wo es schneller gehen musste und so weiter, was man dann merkt, das ist manchmal schwer zu ertragen. Aber ich muss sagen, deswegen bin ich so froh, dass ich in diese Branche reingekommen bin, einfach weil mich das auch bevor ich in dieser Branche gearbeitet habe, immer schon gestört hat, weil ich einfach dachte, mein Gott, das kann doch nicht sein, da ist doch irgendwas falsch, das stimmt doch nicht. Und deswegen war das von Anfang an mein Anspruch, als ich angefangen habe, okay, das muss besser werden. Ja, deswegen schreibe ich halt eben bei jedem kleinsten Wortwitz oder bei allem, wo ich mir selber eben unsicher bin oder wo ich nachrecherchieren musste, das schreibe ich halt minutiös dazu, weil ich weiß, wie gruselig das ist, wenn man davor sitzt und sagt, nee, das hier stimmt nicht. Ich schaue wahnsinnig gern Horrorfilme. Kennen Sie Friedhof der Kuscheltiere? Da stimmt doch was nicht. Es geht da nämlich um Haustiere. Aber ich meine, der Film ist gut. Gerade in den 60ern, 70ern war halt so ungefähr alles erlaubt, was bei der Übertragung von englischen Filmen und Serien irgendwie ins Deutsche passiert ist. Also ich meine, diese Rainer Brandt-Synchronisationen, die sind legendär. Diese ganzen Bud Spencer und Terence Hill-Filme, in denen im Deutschen weitergeredet wird, sobald die Figur einen Kopf dreht, einfach damit nicht zu sehen ist, dass der Mensch im Original gar nichts sagt. Und dann kommen im Deutschen noch drei Witze hinterher. Das ist halt, das war damals völlig normal. Das war damals halt eben, ach komm, dann machen wir es halt im Deutschen ein bisschen lustiger und wahrscheinlich wird es halt eben genauso gewesen sein, dann machen wir es im Deutschen ein bisschen niedlicher und ein bisschen, dass es eben dramatischer klingt irgendwie oder dass der Unterschied einfach noch krasser ist zwischen, ah, Kuscheltier und dann passieren halt eben gruseligste Dinge. Ja, das mit der Katze zum Beispiel. Und was hat sich da geändert bis heute? Inzwischen ist der Anspruch im Deutschen, also zum Beispiel auch gerade bei der Synchronisation, man soll von Sprache zu Sprache umschalten können auf Netflix oder sonst wo, ohne dass man noch einen großen Unterschied feststellt. Also es soll einfach ein sehr glatter Übergang sein zwischen Englisch und Deutsch und anderen Sprachen. Und darauf wird inzwischen sehr, sehr, sehr geachtet. Also auch, dass die englischen oder die amerikanischen Verleiher halt eben sehr darauf achten, dass die Stimmen angepasst sind. Teilweise dann so sehr, dass lang angestammte Synchronsprecher teilweise halt eben für bestimmte Filme ausgetauscht werden, weil der amerikanische Regisseur sagt, nee, das ist aber jetzt nicht die Stimme, die ich mir vorgestellt habe. Also das kann passieren. Und was schauen Sie privat? Eher Original mit Untertitel oder deutsche Synchro? Das kommt ganz ehrlich auf den Film an. Also neuere Sachen tatsächlich gerne im Original. Aber ich muss sagen, solche Sachen, wie die ich halt schon als Kind mir angeguckt habe, was weiß ich, Zurück in die Zukunft oder die alten James-Bond-Filme oder irgendwas, die sehe ich tatsächlich sehr gerne auf Deutsch. Weil das einfach wirklich, das sind die Stimmen, die für mich dazugehören. Es ist, also obwohl ich inzwischen natürlich weiß und die Originalstimmen im Ohr habe, es gibt einfach einige Synchronsprecher, die ich immer wieder und sehr gerne hören möchte. Wir haben in der Sendung schon darüber geredet, dass der Text sich auch verändern kann, wenn man ihn übersetzt. Allerdings gibt es beim Film zusätzlich noch Bild und Ton. Kann man sagen, dass der Film ziemlich widerstandsfähig ist gegen übersetzungsbedingte Umdeutung? Was halt immer ein großes Problem ist, im Deutschen dafür eine Übertragung zu finden, ist gerade bei britischen Filmen zum Beispiel, wenn Dialekte ins Spiel kommen. Dialekte aus bestimmten Regionen werden im Deutschen gnadenlos Hochdeutsch übersetzt und Hochdeutsch synchronisiert. Ganz selten passiert es mal, dass irgendwie so ein kleiner Einschlag reinkommt. Aber im Englischen und gerade im britischen Englisch ist halt ein großes Problem, dass Dialekte nicht nur die Region bezeichnen, aus der jemand kommt, sondern auch die soziale Stellung. Also Menschen, die in der doch noch sehr strikt auf soziale Stellung ausgerichteten Gesellschaft wie Großbritannien, Menschen, die mit starkem regionalem Dialekt sprechen, werden automatisch so ein bisschen abgekanzelt. Das im Deutschen rüberzubringen und gerade in einer Synchronisation, die auf Hochdeutsch funktionieren muss, das ist halt eine Sache, die wird nie ganz funktionieren, finde ich. Also von daher gibt es durchaus immer Filme, wo man sagt, ja, das ist jetzt im Endeffekt tatsächlich nicht der gleiche Film. Also mal ganz frech gefragt, warum dann überhaupt synchronisieren? Synchron hat nach wie vor eine Berechtigung, einfach weil es viele Menschen gibt, die nicht mit so einer Selbstverständlichkeit sich einen englischen Film angucken können, weil man immer abgelenkt wird, wenn man mit Untertiteln guckt. Man ist trotzdem immer dabei, die Untertitel zu lesen. Einfach weil das Auge angezogen wird von diesem laufenden Wort, was da unten passiert. Und deswegen kann man sich einfach nicht ganz so auf die Gestik und die Mimik konzentrieren, was passiert. Und deswegen finde ich, es ist einfach doch eine schöne Sache, wenn man sich zurücklehnen kann und sagen kann, okay, ich weiß, der Film hat jetzt andere Stimmen, als er eigentlich haben sollte, aber dafür verstehe ich jedes Wort. Danke für das Interview. Das war Andrea Wilhelm. Zurück ins Studio.